Number one, ey, seit ich dich gesehen hab, will ich gar keine andere haben. Du bist für mich so perfekt, du hast eine Topfigur und keine Lady auf der Welt. Ist in meinen Augen hot wie du. Das hier ist so eine Story, Baby, ich laber keine Scheiße. Doch weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich schildere nur meine Seite. Auch wenn es behindert klingt, man, du bist das, was ich will. Du bist nicht irgend so eine, nein, Chef, du bist mein German Dream. Du bist so anbetungswürdig, so ein Hammer, unglaublich, so ein Traum. Ich lieb dich wie keine andere, gib dich nie wieder her, denn du bist mein Stern. Du bist so anbetungswürdig, so ein Hammer, unglaublich, so ein Traum. Ich lieb dich so wie keine andere, gib dich nie wieder her, denn du bist mein Stern. Sei meine Lady, komm, komm, Baby, für dich bring diesen Song auf Stage, bring den Track nur für dich und das glaubhaft, ich meine es ernst, du bist meine Traumfrau. Du hast mein Vertrauen, ich würde dir Liebe glauben. Ich liebe dein Haar, dein Doktor, ich liebe auch deine Augen. Du bist das ganz Besonderes, nehm dich unter tausend Wahr, denn du bist nahezu perfekt, Baby, ich steh auf deinem Haar. Ich hab nach einer Lady wie dich wirklich lang gesucht. Und ich bin noch ganz ehrlich, Baby, für dich würde ich alles tun.